Poetry Jam bezeichnet eine innovativ originäre Form der Lyrikpräsentation, bei der ein Kollektiv aus Lyrikerinnen und Klangkünstlerinnen unter Einbeziehung des Aufführungsortes und des Publikums Gedichte zu Hör- und Schaustücken gestaltet. Text 1. Liebes Publikum, schön, dass ihr da seid. Da es heute keine Ansagen geben wird, möchte ich euch kurz über den Ablauf und eure Partizipation in der Aufführung informieren. Wie ihr der oben zu lesenden Definition entnehmen könnt, ist bei der heutigen Veranstaltung auch das Publikum gefragt. Keine Angst, wir werden niemanden vorführen, wir wollen nur euren Klangkörper. Unsere Live-Collage wird ca. 110 Minuten lang sein. Wir werden euch hin und wieder durch Schilder Handlungsanweisungen geben. Ihr könnt zu allen Aktionen auf dem Platz bleiben. Solltet ihr den Raum aus dem einen oder anderen Grund verlassen wollen, möchten wir euch bitten, dies so laut oder so leise wie möglich zu tun, je nachdem, wie es eurem Empfinden nach in die jeweilige Klangsituation im Raum passt. Mögliche Anweisungen können sein: Mitsprechen, wiederholt einfach das, was ihr versteht, vorlesen, wiederholen, kann sich auf Geräuschaktionen oder Text beziehen, einmal räuspern bitte, laut, leise, stopp, oh, Zettel zerreißen, ja, diesen Zettel. Halt dich fest, komm mit, das ist keine Übung, pass auf, was du sagst und wo du stehst. Menschen fallen ineinander, alle tanzen oder sehen irgendwie so aus. Sie singen ein Lied, das kennst du doch von irgendwoher. Halt dich fest, komm mit, das ist keine Übung. Gutes Wetter, gutes Essen, alles super, keiner merkt. Sieh, wie unsere Schatten streiten um die besten Plätze an der Sonne dieses Jahr. Und du sagst schnell, wie es dir gefällt, ich werde es zur Kenntnis nehmen. Leute reden, Worte fallen. Leute reden. Worte fallen. Leute reden, Worte fallen. Leute reden, Worte fallen. Leute reden, Worte fallen durch Leute reden, Worte fallen. Worte fallen durch mich durch. Leute reden. Leute reden, Worte fallen durch mich durch mich. Leute reden. Worte fallen. Leute reden, Worte fallen durch mich. Leute reden, Worte fallen durch mich durch. Leute reden, Worte fallen durch mich durch. Und sparst du dir den Kommentar, wirst du sicher in Verdacht geraten. Und sparst du dir den Kommentar, wirst du sicher in Verdacht geraten. Kommentar, wirst du sicher in Verdacht geraten. Und sparst du dir den Kommentar, sparst du dir den Kommentar, wirst du sicher in Verdacht geraten. Geraten. Halt dich fest, komm, mit das ist keine Übung. Halt dich fest, komm, mit das. Halt dich fest, komm, mit das ist keine Übung. Halt dich fest, komm, mit das. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Thank you. scheue Hände, feuchte Augen und die vielen kleinen Höflichkeiten. Heben wir uns das besser auf für später. Angemessenes Erscheinen bei den passenden Gelegenheiten. Thank you.

Ich bin keine Feuerübung. Ich bin keine Feuerübung. Ich bin keine Feuerübung. Ich bin keine Feuerübung. Thank you. someone say, an army of horse, and someone say, an army on foot, and someone say, an army of ships is the most beautiful thing on the black earth. But I say it is what you love. Ich brauch nur einen Ton. Someone say, an army of horse, and someone say an army on foot, and someone say an army of ships is the most beautiful thing. Someone say an army of horse, and someone say an army on foot, and someone say an army of foot is the most beautiful thing. Someone say an army of horse, and someone say an army on foot, and someone say an army of ships is the most beautiful thing. Someone say an army of horse, and someone say an army on foot, and someone say an army of ships is the most beautiful thing. Someone say an army of horse, and someone say an army on foot, and someone say an army of ships is the most beautiful thing. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. On the black earth, but I say it is what you love. Some men say an army of ships, and some men say an army on foot. And some men say an army on horses is the most beautiful thing on this black earth. But I say it is what you love. Like someone putting on two orange socks in the morning. Someone cutting tomatoes with a really big knife. Someone eating with only one hand, using her fingers like the beak of a duck. Someone driving a boat with only two fingers, while another one is going down on that someone. Someone falling silent when entering the woods. Two lovers kissing. A young poet catching his breath before he starts to read, to release all his meaning. A young mother throwing her baby up in the air only to catch her safely. A man giving a speech, making it up on the spot, while looking as fierce as a Hinkelstein. A sculptor from Florence scrunching his eyebrows while looking at what he loves most. Someone tuning a piano, carefully adjusting each note. Someone slow dancing with the water under the shower, swaying from one side to the other. A dancer convincing summer to stay. Two women sitting cross-legged in a carrot field talking dirty. A woman yelling at her husband over the phone with her phone tucked in her boca so she can still move both hands. A huge family in their Sunday dresses getting their picture taken. Someone reading to someone else sleeping. Some Someone playing guitar with a pinky finger always holding onto the wood. Someone biting her lips while thinking about A, the perfect light. B, grapefruits. C, someone's clit. D, Handlungsfreiheit by Klaus Holzkamp. People on different sides of the room waving to each other for no reason. Two friends in split Croatia throwing water bombs on drunk tourists at midnight for fun. Someone sneezing like a dwarf in the rain. A soldier loading, unloading his machine gun, touching it like A, his mother. B, she's counting his steps. Someone putting her tongue into a cup to reach the sweet stuff when no one is watching. Someone called Lilith living up to her name. A choir from Iceland singing in its hometown. Someone teaching someone how to tie her shoelaces on Gay Pride in 2010. A father in his 40s putting sunscreen on his 5 children. They hold their hands up in the air. To the market without looking down. Sophie Reuss riding her bike, it is purple, to the Volksbühne Berlin. Someone quitting her job because her boss is racist. A man explaining why his biggest interest in the world is sperm whales. Until you understand. A woman explaining why she's so happy for her partner to have another lover. Until you cry. A woman explaining why she's glad not to be a guy, but how she likes fucking someone with a strap on. Fucking someone. Until you're turned on. A DJ playing music for his friends until A, the last one is dancing. B, his heartache is gone. Someone standing, seeing the best in people. Someone standing up for his, her life. Someone standing in front of a mirror saying, stop watching yourself. Some men say an army of whores, and some men say an army on foot, and some men say an army of ships. The most beautiful thing, the most beautiful thing, the most beautiful thing, the most beautiful thing, the most beautiful thing on the black earth. But I say it is, but I say it is, but I say it is. But I say it is what you love, you love, you.

your skin. And love means nothing like a rock. You still love her, let it pass. She's no longer your lover. A blow to the swimmers, hitting the waters. For no reason, but having fun. A plot to the seagulls, sneering in circles. A plot for the sun, who is poking along for a soft line, a shiver. Born there to scratch a young cheek untouched. And the wind only spins cause it owes you a favor, cause you gave it all of the weight that you've got. It's in all of these things where you find your new misery. What you believe chooses your very breed. You knew she'd leave you like a kid leaves her mother. Let it pass, play your part. She's no longer your lover. Let it pass, play your part. She's no longer your lover. Play your part. Play your part. Let it pass, play your part. She's no longer your lover. Let it pass, play your part. She's no longer your lover. Na, guck dich mal um. Du siehst ja, wie viele Bücher hier sind. Und du kannst das. Ich erlaube dir die Unordnung auf diesem... Das ist mein Bett. Hier ist mein Arbeitszimmer und mein Wohnzimmer. Dann gibt es noch ein einfenstriges. einen einfenstrigen Raum, wo ganz viele Bücher sind. Aber auch laufen diese furchtbar entstehenden Stapel von Arbeitsvorgängen, wo du dann vielleicht oben drüber oder zwischendurch ein Blatt findest, im Oktober abstapeln, weißt du? Solche Sachen. Du siehst es. Du siehst, dass da sehr viele Vorgänge immer sind. Ich lese das, ich lese das, ich lese das. Was? Das liegt immer noch hier. Ich wollte doch dazu erst was schreiben und so weiter. Ne? Guck dir es. Du kannst es nehmen. Ich erlaube es dir. Schau dich einmal um. Das sind meine Bücher. Das ist mein Bett, das ist mein Zimmer. Hier schlafe ich, aber hier lese ich. Diese Stapel, wo kommen immer diese Stapel her? Da schlafe ich, ne? Das da ich ja auch Bücher. Immer wieder schlaflos bin. Jede gelesen. Nacht habe ich freie Arbeitszeiten, nehme ich dann das oder das und das. Und dann gehe ich sogar mit einem Buch. Das muss, Buch da muss man das schon bestimmen, weil es verträgt nicht aber jedes Buch. Ich gehe damit in die Badewanne und lese da weiter. Ich habe nachts einen richtigen Teilarbeitstag. Schau dich nur um. Könnte ich dir überall sagen, wo die herkommen, welche Beziehungen. Wir könnten uns unendlich darüber unterhalten. Du kannst es in die Hand nehmen. Ich habe immer gesagt, dir so. Ansehen. Ich erlaube es ein dir. Tier hat eine Welt. Vielfältige Umgebung. Und das ist bei mir eine tierische Angelegenheit. Auch vielfältige. Jetzt, wie du wieder kamst, habe ich gedacht, wenn das hier ein Wohnzimmer wäre, ich könnte es nicht leiden. Ich kann die nicht ausstehen. Diese Sesselgarnituren, ich kann sie nicht leiden. Schau ich würde auch eingehen dabei. Schau dich nur um. Wo das nicht so ist. Ich erlaube es dir. Wo man dir. Nicht ein Möbelstück liebt, schau dich nur um, wenn es gut gemacht dir. Ist. Das ist mein Bett. Weißt du, sogar im Privativen diesen Hocker, den habe ich, der war unter einem Hauseingang, stand dieser Hocker. Ich sage dir, dieser Hocker ist ein Körperteil von mir. Das ist ein Körperteil von den mir. Den führe ich dahin, den führe ich dahin, ich steige hier rauf. Schau hier, das ist doch so ein nettes kleines Ding, nicht? Guck mal. Dieser Hocker und wenn ich ins Bad mir. Gehe, ist da drauf die Uhr, das Handtuch, der Bleistift dieser und das Buch, Körperteil die ich lese. Fass ihn ruhig an. So. Jetzt habe ich dir direkt einen Teil Umgebung mitgegeben. Das ist doch nett von mir. Das war doch nett von mir. Oh. Oh. Oh. Oh. Mir ist schlecht. Es ist heiß hier. Es ist scheiß heiß hier. Scheiß heiß. Es ist verdammt heiß hier. Es riecht komisch. Verdammt. Heiß. Mir ist schlecht. Ach. Heiß es mir auch. Mir ist schlecht. Es ist bald. Ist das jetzt bald? Ist das bald? Ist das jetzt bald? Sie auch schlecht und heiß. sie auch schlecht und heiß, sie auch sie auch so heiß, schmeckt sie auch schlecht und heiß, sie auch heiß. Die drehen die Heizung nicht, sie auch schlecht, die drehen die Heizung nicht. Ich kann nicht das Problem, die wird bald da. Schlecht, die drehen sie auch. Das ist jetzt bald mal, ich will Eis. Mir ist schlecht, wann sind wir da? Mir ist furchtbar heiß. Mir ist schlecht, wann sind wir da? Halt, ich will ein Eis. Thank you. Rate den Ursprung, ertrink deine Sinne am Geländer im Wind. Ein leises Klatschen, Wasser auf Stein, warum ziehen dich Stromschnellen an? Höhenangst und Sommersprossen, was hast du? Was können Narben schon wirken? Was können Narben schon wissen? Gibt es sie, ging alles gut. Stell dich breitbeinig auf diese Brücke, schrei zum Himmel, dass es sich duckt. Blass stehst du, wie ausgestanzt, von dunklen Klamotten knöpfst dir die Jacke, das Haar ins Gesicht, vergisst wieder, dass es hinter dir schneit. And the fire and the rose are one and always the same. Vignette Notizen, Streichholz, Radierung, reiß dich am Riemen. Das Wichtigste ist, du hast einen Punkt und dort aus findet sich alles von selbst. Wie stehen Sie jetzt? Motorhaube, Zebrastreifen, Kofferräume, Autobahn, Filtertüren, Navi geht's. Navi landet wir da. Satelliten, Großaufnahmen, Parameter, Datenbanken, Schaltzentralen, Nutzerdaten, Bundeskarten, Feuerwehr. Navi geht's. Haben wir es denn gern? Masterpläne, Labobanken, Armesraufen, Knotenpunkte, Funksignale, Leuchtreklame, Überschall, Geschwindigkeit. Navi geht's uns denn heute? Navi lang, Navi weit, Navi hoch, Navi tief. Autobahn, Angenehm war es, als du mich wegstießt, wusste ich wieder, was zu tun. Ich lerne, Linien im Kies zu erfinden, nicht zu verfolgen, anzusehen. Ich weiß, dir wär's nicht weit genug. Würdest rabiater, mit Schürfwunden und Reduktion. Am Abend wäscht der Wind mir die Knie, dann räuspern beim Spielplatz. Pollen tippen mir rechts auf die Schulter, ich streife sie ab. Stell mir vor, wie du zugreifst. Wortlos deinen Platz einnimmst. Ich kletter hoch ins dünne Gerüst und spure doch, lass es geschehen. Wenn der Regen nachlässt, rücken die Gegenstände wieder auf ihren Platz. Bloßer Abdruck von Wasser macht mich verwegen. Ein Schutzfilm. Geb dein Alter als meins an. Wünschte, ich könnte in deinem Körper Blutgruppe sein, deine Zellen teilen, verknüpfen. Beim Atmen stören Konventionen. In Rippen geimpfte Wochentage, die immer zwischen Stühlen stehen. Nicht wissen, wohin. Zu viel Schneid zum Verhalten. Ein Radio, das warnt. I'm so tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long, just give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. From these times are changing, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom, move over and give us some room. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a stop being a man. Just take a little look from outside if you can. Show a little tenderness, no matter if you cry. A reason to be a wieder verkauft. Du kannst sie rund um den Erdball bestellen, die Augäpfel sind lang gepflückt. Samt Schale habe ich mitgegessen. Ich komme nicht zurück. Die Erntekisten stehen beim Bett. Guck nach, wenn du willst, liegt alles drin. Gestapelt im Zimmer, dazwischen, als ich fast schlief, maß deine Hand mir den Abstand vom Schlüsselbein rauf bis zum Kinn. Okay, du kamst mir gerade recht. Als Epizentrum, Hindernis. Seitdem trage ich Tage in mir, erbarmungslos, so ohne Bruch. Die zweite, weiche Zahnbürste. Körperschwäche, Flächenbrand. Mir wird schon wieder schwindelig. Die Orte hier verändern sich. Schieb bitte kurz ein Knie dazwischen. Die Aussicht ist jetzt voll egal. Pathosproblem, Daumenkuppen. Die Finger weg vom ZNS, denn ja, das ist mein Rückgrat, Madame. Kennst du doch. Es frisst sich fest. Die Menschen, die mich da berühren. Umrisspunkte. Komma. Magst du dein Obst noch, Madame? Die Wünsche auf Abstand erkannt. Ich ordne uns Stühle, nur fürs Gefühl. Ich stehe hier am Abwasch und ich spül. Und es gruselt mich, wenn dein Husten bricht. Und es gruselt mich, wenn du nichts isst. Und Früchte halten uns trotzdem gesund. Wir leben von der Faust in den Mund. Selbstschutz, Madame, bringt dich ins Staunen. Begreif mich anders, Augenbrauen, die prüfen, Zweifel auf Gewicht. Halt zurück ins Gegenlicht, du bist dir sehr sicher, da kann ich nicht hin. Magst du dein Obst noch, Madame? Die Wünsche auf Abstand erkannt, ich ordne uns Stühle, nur fürs Gefühl. Ich stehe hier am Abwasch und ich spüre, und es gruselt mich, wenn dein Husten bricht. Und es gruselt mich, wenn du nichts isst. Und Früchte halten uns trotzdem gesund. Wir leben von der Faust in den Mund. Selbstschutz, Madame, bringt dich ins Staunen. Begreif mich anders. Augenbrauen, die prüfen, Zweifel auf Gewicht. Halt zurück ins Gegenlicht. Du bist dir sehr sicher. Da kann ich nicht hin. Magst du dein Obst noch, Madame? Die Wünsche auf Abstand erkannt. Ich ordne uns Stühle, nur fürs Gefühl. Ich stehe hier am Abwasch und ich spüre. Und es gruselt mich, wenn dein Husten bricht. Und es gruselt mich, wenn du nichts isst. Und Früchte halten uns trotzdem gesund. Wir leben von der Faust in den Mund. Selbstschutz, Madame, bringt dich ins Staunen. Begreif mich anders. Augenbrauen, die prüfen, Zweifel auf Gewicht. Honey? Halt zurück ins Gegenlicht. Honey, I'm home. Da kann ich nicht hin. Honey? Magst du dein Obst noch, Madame? Honey, I'm home! Die Wünsche auf Abstand erkannt. Ich ordne uns still, Honey? Nur fürs Gefühl. Ich stehe hier am Abwasch und ich spüre. Ich werde dich nicht beschreiben. Und es gruselt mich. Dein Gesicht nicht. Schmalen Ton. Und es gruselt mich, wenn du. Diese Schläfen im Schlaf nicht. Greifen deinen Zahn. Ich wollte dich schon. Mit der Faust in den Mund. But the door to your bedroom was the door. Madame, to mine. Bring dich ins Staunen. Greif mich anders. Oh, nun hör auf zu jammern. Zweifel auf Gewicht. Honey? Hör auf zu jammern. Honey, I'm home. Hör auf zu jammern. Es bringt ja nichts. Magst du dein Obst noch, Madame? Honey, I'm home. Hör auf zu jammern. Wünsche auf Abstand erkannt. Ich ordne uns. I don't need you in my life. Ich stehe hier am Abwasch und ich spüre, ich werde dich nicht beschreiben. Und es gruselt mich, wenn du mich nicht schmeißt. My life. Und es gruselt mich, wenn du mich schmeißt. Und Früchte halten uns trotzdem gesund. Ich wollte ihr Leben von der Faust in den Mund. Selbstschutz, Madame, bring dich ins Staunen. Begreif. Aufgescheuchte Blicke, knietiefe Pupillen, sturmfertig verschnürte Regenbogen heute. Ich bin eine Menschenmenge, ich bin keine Mangelerscheinung. Inszeniertes Artverhalten auf der Rollbahn, fluglahme Erwartung, alles kommt in Ordnung. Ich bin ein Selbstversuch, ich bin keine Fehlermeldung. Melodien, Lautsprecher ertönen, nennen uns beim Kosenamen. Ich bin ein Ernstfall, ich bin keine Feuerübung. Thank you. Sag mal, glaubst du noch an die Chinesen? Sag mal, hörst du überhaupt noch zu? Weiß ich überhaupt schon deinen Namen? Sind wir schon per Du? 1, 2, 3, 4. Ich kann aus deinen müden Augen lesen. Ich weiß ganz genau, was du jetzt denkst. Dazu brauchst du überhaupt nichts sagen. Das Gesicht kenne ich schon längst. Jetzt gibt es bald 10 Millionen Schweden. Sag mal schnell, wie findest du denn das? Bevor ich hier lange sitze im Schwalke, erzähle ich irgendwas. Lieber irgendwas, lieber irgendwas, lieber irgendwas, lieber irgendwas. Denkst du, das ist jetzt witzig? Haben wir gelacht? Ja, auch nee. Ich schreibe auch selber. Willst du mal was hören? Nee. Ach. Oh ja? Ja. Nee. 1, 2, 3, 4. Sag, gibt es noch Gästelistenplätze? Ich habe ein paar Freunde mit dabei. Sag mal, gibt's da auch noch was zu essen? Sag, sind die Getränke da auch frei? Eigentlich ist das nicht so mein Ding hier. Aber schon okay, wir haben Spaß. Ich muss nur ganz kurz telefonieren. Hättest du mal mein Glas? Hättest du mal mein Glas? Hättest du mal mein Glas? Hättest du mal mein Glas? Hättest du mal mein Glas? Morgen liege ich auf hier. Bist du auch dabei? Ja, mal sehen. Die Mütze bleibt auf hier. Es ist viel zu warm. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4. Ich bin noch neuer Ich-Erzähler. Falls ihr mich noch immer nicht erkennt. Meine ganzen losen Schlüsselwörter. Suche nach dem passenden Moment. Hast du auch so viele Interessen? Bist du auch so experimentell? Morgen muss ich mega früh was machen. Und draußen ist es hell, draußen ist es hell, draußen ist es hell, draußen ist es hell, draußen ist es hell, draußen ist es hell, draußen ist es hell. nicht malt, schraffiert. Wer nicht pennt, der stirbt. Wer nicht brät, paniert. Nicht rennt, verliert. Wer nicht lenkt, touchiert. Wer nicht krankt, kuriert. Wer nicht zählt, addiert. Wer nicht teert, planiert. Wer nicht denkt, marschiert. Wer sich schämt, kaschiert. Wer sich kämmt, frisiert. Wer mich kennt, quadriert. Wer harsch bremst, blockiert. Wer sich wehrt, pariert. Wer gut kocht, garniert. Wer das erbt, krepiert. Wer das klärt, verliert. Wer nicht weint, der biert. Wer nicht mixt, püriert. Wer es rafft, kapiert. Wer nicht rollt, planiert. Alles asphaltiert. Wer nicht malt, schraffiert. Vertikal schraffiert. Wer verbrennt, flambiert. Und jetzt kommt's. Wer mir gratuliert, sei er auch liiert, zu dritt oder zu viel, bald darauf skaliert. Wer nicht guckt, der stiert. Wer es nicht schält, tranchiert. Und wer es nicht kapiert, sicher explodiert. Sei es auch affektiert, wenn sie uns zensiert. Es hat sich erledigt, erledigt, verstehst du? Good night, sweet prince, all over again. Und always the same subject, wenn es einen Wald gibt, dann auch einen Jäger. Die Fläche durchstreifend, allein taugt sie ihm nichts. Das Echo zu nah, Rumpf abwärts schimpft und über ihn Flocken, Geräusche von Norden. There's always complications. Und der Mund, der Vertraute, verhakt sich stöckern die Geste im falschen Verhältnis zum Ton. Kein Stand, bloß paar Schritte, Spuren am Boden und die Stimme im Bauch. Aufschlag von Worten auf Wangen, Kinn. Aus dem Brunnen schallt es like Anna Karenina, lost in the snow. Niemand sieht sie, sieht wie sie rennt, den Jäger vor ihr, and the fire and the rose are one and always the same. Linierte Notizen, Streichholz, Radierung, reiß dich am Riemen. Das Wichtigste ist, du hast einen Punkt, von da aus findet sich alles von selbst. Bauchschläfer, kein Kissen. Ab jetzt alles im Anschnitt. Drei Kleider in Nüssen wie im tschechischen Film. Kann dich riechen. Die Schichten in Schichten im Zeitvertreib. Der ist immer zuerst da. Hase und Igel. Kurve im Nagel, die mitwächst im Schnee. Ich bin ja hier. Lass einen Fäustling auf Bäumen zurück. Abfahrt, Vermessung, Stoßrichtung, die mir der Graben verwischt. Also fahre ich Schlitten, nehm die Seilbahn hoch, mit den Fingern im Rücken, lege Löffel an Löffel auf den Tisch, trinke Whisky, lausche dem Knacken vom Strommast im oberen Teil. Picnic Papers, Flugzeuglektüre, a blather of asphalt and delay. Du weißt noch nicht, wo drückt der Schuh. Letzte Münze einer anderen Währung. Laufbänder und Männerstimmen. Etwas muss ins Sperrgepäck. The heart flops over has bad teeth. Komm hier nach. Bring hier ein Buch mit. Bring es sicher durch den Zoll. Oder einen Schnurrbart, der selbst klebt und hält. Jäger und Sammler. Deine Handschrift zumindest, die kennt sie, kann auf ihr kauen. Schritte.